ihr Herrn, gebet den Knechten, was recht und billig ist, im Gedanken, dass auch ihr einen Herrn habt im Himmel. Haltet an am Gebet, wachet darin in Danksagung, betend zugleich auch für uns, dass uns Gott möge eine Türe des Wortes öffnen, zu verkünden das Geheimnis des Christus, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es kundtun könne, so wie es meine Pflicht ist zu reden. Verkehrt in Weisheit mit denen draußen, den Augenblick auskaufend. Eure Rede sei allezeit lieblich, mit Salz gewürzt, dass ihr wisset, wie ihr einem jeden antworten sollt. Wie es mir geht, wird euch alles berichten Tychikus, der treue Bruder und treue Gehilfe und Mitknecht des Herrn, den ich eben dazu zu euch geschickt habe, dass ihr vernehmet, wie es bei uns steht, und er eure Herzen stärke, samt Onesimus dem treuen, teuren Bruder, der von euch ist. Sie werden euch über alle hiesigen Dinge unterrichten. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus der Vetter des Barnabas, über den ihr Aufträge erhalten habt, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn gut auf, und Jesus genannt Justus, diese sind's allein aus der Beschneidung, die sich als Mitarbeiter halten für das Reich Gottes, sie sind mir zum Troste geworden. Es grüßt euch Epaphras, der von euch, der Knecht Christus Jesus, der allezeit für euch kämpft im Gebete, dass ihr möget stehen vollkommen und gewiegt in allem Willen Gottes. Denn ich bezeuge ihm, dass er es sich hoch angelegen sein lässt um euch und die in Laodikia und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas der Arzt, der teure Mann, sowie Demas. Grüßet ihr die Brüder in Laodikia und Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn bei euch der Brief gelesen ist, so schaffet, dass er auch in der Gemeinde von Laodikia gelesen werde, und dass ihr auch den von Laodikia leset. Und saget dem Archippus, achte auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllest. Hier mein des Paulus eigenhändiger Gruß. Gedenket an meine Fesseln. Die Gnade mit euch.